Pumuckl nackt, Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Meister Eders Geburtstag fiel in diesem Jahr auf einen Sonntag. Einen Tag vor dem Geburtstag kam ein kleines Paket, und zwar von seiner Schwester auf dem Land. Der Meister Eder öffnete es und sagte dann genüsslich schnuppernd zu seinem Kobold, dem Pumuckl: Wieder der gute Geburtstagskuchen. Das ist wirklich nett von meiner Schwester, dass sie den nie vergisst. Das riecht aber gut. Den müssen wir gleich probieren. Ob auch so gut schmeckt, wie er riecht. Da muss ich gleich ein Stück davon haben. Nein, nix da. Der ist für den Geburtstag und der ist morgen. Und morgen zum Frühstück. Da wird er angeschnitten. Ja, wenn aber heute ich Geburtstag habe, dann wird er jetzt zum Spätstück angeschnitten. Du hast aber heute nicht Geburtstag. Doch, ich habe... Wieso habe ich eigentlich keinen Geburtstag? Ja, wenn wir nicht wissen, wann du auf die Welt gekommen bist. Und wo, das wissen wir auch nicht. Du bist schließlich ein Kobold und kein Mensch. Und alle Menschen wissen, wann und wo und wie sie auf die Welt gekommen sind. Ja, freilich. Aha, die muss ich jetzt mal gleich nachdenken. Also, pass mal, vielleicht fällt mir jetzt beim Nachdenken ein, also etwas... Pass auf, wenn es mir jetzt einfällt, dann weiß ich es auch, nicht wahr? Ja, denke mal noch. Inzwischen wickel ich den Kuchen wieder ein. Nein, du wickelst nichts ein. Denn eben fällt mir ganz genau ein, dass ich heute auf die Welt gekommen bin. Heute vor 13 Jahren, okay. Auf einem Segelschiff, wo gerade ein großer Sturm war. So ein Sturm war. Und da habe ich mich so gefürchtet, dass ich plötzlich auf die Welt gekommen bin. Ja, so war das. Es ist ja ganz eine schöne Geschichte. Aber weißt du, ich glaube, wenn man sich fürchtet, dann läuft man eher davon, als dass man auf die Welt kommt. Ja, bei den Menschen, aber bei den Klabautermännern ist das ja ganz anders. Weißt du, die kommen immer auf die Welt, wenn sie sich fürchten. So. Ja, aber weißt du was, ich glaube, dass du dich um einen Tag verzählt hast. Wieso? Morgen vor 13 Jahren war das und nicht heute. Und drum schneiden wir den Kuchen morgen an. Nein, heute! Und außerdem haben wir doch jetzt eben gefrühstückt. Und wenn wir den jetzt anschneiden, dann trocknet er bis morgen aus. Und mit einem ausgetrockneten Kuchen, da können wir gar nicht richtig Geburtstag feiern. Wo wir doch morgen alle zwei Geburtstag haben, da müssen wir doch richtig feiern, nicht wahr? Meinst du wirklich, dass ich morgen auch Geburtstag habe? Ich möchte so gerne einen Geburtstag haben. Ja, freilich hast du einen. Hab ich einen? Und zwar am besten gleichzeitig mit mir. Mit dir? Und du meinst nicht, dass du dich irrst und dass du vielleicht heute Nein, da irre ich mich ganz bestimmt nicht. Na gut, dann haben wir morgen Geburtstag und den feiern wir. Ja. Den feiern wir. Wie feiert man eigentlich einen Geburtstag? Ja, ganz einfach. Da lässt man sich's gut gehen. Ja, man isst Kuchen. Ja, zum Beispiel. Und was isst man noch? Also, weißt du, man kann doch nicht einen ganzen Tag lang immer und immer Kuchen essen. Also, so viel Kuchen ist es ja nun auch wieder nicht. In der Früh gratuliert man sich zuerst. Wie macht man das? Gratuliert. Man sagt, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Aha, jetzt weiß ich's. Und an den Nicht-Geburtstagen, da wünscht man alles Schlechte und dass man Schnupfen kriegt und dass man kurz lebt. Na, aber an Geburtstagen wünscht man das Gute besonders herzlich. Aha, und sich selber? Sich selber wünscht man gar nichts. Ich meine, so wie an Weihnachten. Also an Weihnachten, weißt du, da kann man sich doch wünschen, was man geschenkt bekommt. Na ja, schon. Aber die Schenkerei, weißt du, das ist nicht das Wichtigste. Ich sag's keinem Menschen, dass ich Geburtstag hab. Ich kauf mir eine Flasche Wein und feiere für mich allein. Ja, du! Aber ich kann mir doch nichts kaufen. Und ich kriege so gerne was geschenkt. Und wo das doch überhaupt mein allererster Geburtstag ist. Ja, was tätst du denn dann wünschen? Ich wünschen tät ich mir eine Schokolade. Und einen großen Schluck Bier so. Und eine große Wurst. Und dann natürlich Himbeersaft, Himbeersaft und Kuchen natürlich. Und dann ist es schlecht. Nein, dann ist mir gut. Und dann hüpf ich und spring ich. Und du hüpfst natürlich auch. Und du springst auch. Ja. Und alles hüpft und springt und singt. Und hui, das wird ein schöner Geburtstag. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob ich ihn mir so vorgestellt habe. Ja, aber ich, weißt du, ich stelle mir erste Geburtstage so vor. Also da darf man alles, was man sich wünscht. Und keiner darf schimpfen. Ui, also das ist ein Wunsch. Du darfst, ja, das ist ein Wunsch. Du darfst den ganzen Tag nicht ein einziges Mal schimpfen. Ja, schon, Pumuckl. Wenn du brav bist, dann brauch ich ja gar nicht schimpfen. Den ganzen Tag nicht. Ja, brav sein, das... Nee, brav sein, das ist ja ganz ungeburtstaglich. Ja, und wenn ich mich ärgern muss über dich, dann ist es für mich auch ganz ungeburtstaglich. Und schließlich habe ich auch was zum Wünschen an meinen Geburtstag. Und ich wünsche mir, dass du brav bist. Ja, aber dann, das ist doch sehr unpraktisch, dass wir beide gleichzeitig Geburtstag haben. So, wo ich mich doch schon so auf meinen Geburtstag gefreut habe. Also weißt was, ich schimpf nicht, weil du dir das wünschst. Und du bist brav, weil ich mir das wünsch. Ja, das wird ein schöner Geburtstag, wirst sehen. Und so gemütlich und so friedlich. Und dann ist der nächste Tag gekommen. Der Geburtstag von Meister Eder und seinem Pumuckl. Der Kobold war als erster wach. Und weil er sich gut gemerkt hatte, wie man Geburtstage feiert, krähte er auch gleich los. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag und dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Was? Was ist denn? Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Ach so, ja. Ach, Geburtstag ist. Ich danke dir schön, Pumuckl. Bitteschön. Das ist nett. Schlafen! Jetzt musst du das zu mir auch sagen. Was muss ich denn sagen? Ja, genau das Gleiche, weil ich hab doch auch Geburtstag. Ah ja, freilich. Ja, nicht gähnen! Nicht gähnen! Aufwachen! Glückwunsch sagen! Blär du nicht so! Schön alle früh nicht einmal ausschlafen. Halt! Nicht schimpfen! Das hab ich mir gewünscht! Und ich wünsch mir... Ich habe meinen ersten Geburtstag und da darf ich auch zuerst wünschen. Also ich wünsche, nicht schimpfen. Gut, ich schimpfe ja schon nicht. Okay, aber lass mich doch nur ein bisschen schlafen. Aber du hast mir doch überhaupt noch kein langes Leben gewünscht. Ach so, du willst, dass ich nur ganz, ganz kurz lebe und dass ich Schnupfen und Bauchweh kriege und schon habe ich Bauchweh vor lauter Hunger. Geh zu, Pumuckl, hör doch mit dem Theater auf. Das ist kein Theater. Du hast versprochen, dass wir Geburtstag feiern und jetzt willst du den ganzen Tag schlafen. Also, lieber Pumuckl, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass du lange lebst und dass du gesund bleibst. Gut. Ja. Jawohl. Ich werde sehr lange leben. Ich danke dir. Ja, und jetzt... Jetzt kriege ich ein bisschen Ruhe, ja? Ja, und was krieg ich, wenn du Ruhe kriegst? Einen Kuchen. Krieg ich jetzt gleich, also sofort gleich na, Kuchen? Na, ein bisschen spät. Ja, aber der Geburtstag ist doch jetzt und nicht ein bisschen später. Also ich wünsche mir jetzt Kuchen. Und ich mir jetzt meine Ruhe. Du schimpfst schon wieder. Oh, wäre ich doch nur nicht heute auf die Welt gekommen, wo du immer schlafen willst. Ich will morgen Geburtstag haben oder übermorgen. Oder in 3, 12, 18 Tagen. Aber da hast du ja dann gar keinen Kuchen mehr. Und ich werde nie, nie mehr auf die Welt kommen. Und nie, nie mehr. Ja. Also, damit er ruhig ist. Fangen wir halt mit dem Geburtstag feiern an. Also, mit dem gemütlichen Ausschlafen am Geburtstag war schon mal nichts. Der Meister Eder aber machte gute Miene und zog sich an. Und dann gab es ein wirklich prächtiges Frühstück mit Kuchen und Schokolade für den Pumuckl und mit einem starken Kaffee für den Meister Eder. Der Kaffee war allerdings so stark geworden, dass der Meister Eder sich hinterher noch ein Glas Schnaps genehmigte, was wiederum den Pumuckl an seinen Geburtstagswunsch von einem Schluck Bier erinnerte. Und das bekam er auch. So kamen die beiden gleich in die beste Geburtstagslaune. Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mag. Ja, komm, du musst auch singen. Geburtstag ja. Mag. Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mag. Ich komm noch öfter auf die Welt, weil mir das Feiern so gefällt. Ja. Ui, das ist ein schönes Gedicht. Ja. Also dieses Gedicht, das schenke ich dir. Und ich danke dir. Ja. So, und jetzt machen wir was anderes als dichten. So. Jetzt feiern wir, dass ich auf einem Schiff auf die Welt gekommen bin. Mhm. Oh ja, ein auf Schiff auf Welt kommen, das ist ein schönes Spiel. Also, du bist jetzt der Sturm. Was bin ich? Jetzt der Sturm bist du. Du bist der Sturm und du musst jetzt hui hui hui hui machen. Mach mal hui hui hui hui. Hui hui hui hui hui. Ja, und jetzt lass ich Wasser in das Spülbecken laufen. Ja. Warte, so. Ja, und? Ja, mach doch hui. Ach so, ja. Hui, hui, hui, hui, ja, und jetzt hui. Lasse ich die Tasse auf dem Wasser schwimmen. Mhm. Also das ist das Schiff, die Tasse ist das Schiff. Aha, ja, aha. Und du sollst jetzt hui machen. Ja, sonst hui. Kann ich doch nicht auf die Welt kommen. Ja, also pass auf. Hui, hui, hui, hui, hui. Geh, du machst mir eine ganze Überschwemmung. Ja, das ist schön, das war hui. Also und jetzt musst du rufen. Pumuckl, bist du schon da? Ruf mal. Ja, Pumuckl, bist du schon da? Tasse ist runtergegangen. Ja, sag einmal, bist denn du verrückt? Spring da mitten ins Wasser. Du bist ja pitschnass. Ja, pitschnass ist aber sehr lustig. So, und jetzt bin ich auf der Geburtstagswelt. Hurra! Ja, du musst jetzt auch Hurra schreien. Aha, ja. Schrei mal. Hurra! Und jetzt darf ich alles wieder zusammenwischen. Nein, das darfst du nicht, weil jetzt feiern wir doch. Warte mal, ich hole noch schnell Hobelstähne. Geh. Mein, ja, mein. Da muss ich mir jetzt direkt noch einen Schnaps genehmigen. Guck mal, schau mal, wie viele Hobelspäne ich tragen kann. Okay, wie siehst du denn aus? Die Späne pappen an deinem nassen Zeug wie Federn und jetzt verstreut er die Hobelspäne nur auf dem ganzen Boden. Ja, das gehört doch so, weil weißt du, dann können wir alle beide viel besser darin herumhüpfen. Mhm. Also herumhüpfen und singen. Ja. Das ist nämlich dann ein Geburtstag. Mhm. Also Geburtstag ist ein schöner Tag. Du musst jetzt auch singen. Also, ja. Geburtstag ist ein schöner Tag. Nein, du musst doch viel mehr hüpfen und viel höher. Und dazu musst du singen. Also, ja. Pass auf, 7, 12. Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag habe. Da hat's aber jetzt geläutet. Geläutet? Ja, das war vielleicht eine Geburtstagsglocke. Na, das war an der Tür. Wer kommt denn jetzt am Sonntag daher? Niemand, weil wir ihn gar nicht hereinlassen und weil wir gerade so schön tanzen und singen. Du, wir haben so laut gesungen, das hat man sicher ein bisschen ausgehört. Also wenn du den Menschen hereinlässt, dann, dann. Moment, du hast versprochen, dass du brav bist, weil mein Geburtstag ist. Und du hast versprochen, dass du nicht schimpfst, weil mein Geburtstag ist. Und dann wäre das doch ganz dumm, wenn ich brav wäre, nicht? Also das... Geh, Pumuckl, mach mir doch die Freit. Ja, ich komme ja schon. Vor der Türe stand ein alter Kunde vom Meister Eder, Herr Gerstl. Er brachte eine Flasche Sekt zum Geburtstag. Seitdem die beiden Herren vor Jahren zufällig darauf gekommen waren, dass sie am selben Tag Geburtstag haben, vergisst Herr Gerstl nie, eine Flasche Sekt zu spendieren. Die beiden Herren gratulierten sich und ließen den Sektpfropfen knallen und stießen auf ihr gegenseitiges Wohl an. Das machte die beiden sehr lustig. Dem Pumuckl aber passte es nicht so recht. Er versuchte, der Sektflasche einen Stips zu geben, aber der Meister Eder hielt sie wohlweislich fest. Dann probierte es der Kobold mit den Sektgläsern. Der Meister Eder konnte nur noch rufen: Herr Gerstl, halten Sie Ihr Glas fest, sonst liegt's gleich drunten. Na, na, das steht ganz fest auf dem Tisch. Nicht auslassen! Oh, hab ich's nicht gesagt und ich hab versprochen, dass ich heute nicht schimpfe. Sie brauchen mich doch nicht schimpfen. Ich ersetze selbstverständlich das Glas, Herr Eder. Ich weiß zwar nicht, wie das zugegangen ist, aber... Nein, das ist nicht nötig, dass Sie das Glas ersetzen. Da haben Sie ein neues. Aber... Wir machen es anders. Wundern Sie sich jetzt nicht, ich muss eine kleine Rede halten, sonst kriegen wir nie Ruhe. Wissen Sie, es hat nämlich noch jemand Geburtstag. Es hat er vom Sekt getrunken. Also Pumuckl, hör zu. Herr Eder, Sie verwechseln mich. Ich heiße Ferdinand mit Vornamen. Jetzt trinken Sie gleich noch einmal, dann geht der Schluck auf vorbei. Prösterchen, Herr Eder. Prost. Pumuckl, trinkt nicht zu viel. Du hast schon einmal einen Schwips gehabt. Das ist ja schlecht gewesen. Herr Eder, Ferdinand heiß ich. Ja, und ich heiß Franz. Aber der Kobold, wissen's, der heißt Pumuckl. Und der hat heute auch Geburtstag. Jedenfalls feiern wir ihn heute, weil er eigentlich sonst gar keinen Geburtstag hätte. Und nie Geburtstag haben, das ist doch auch nichts. Nein, wirklich nicht. Und da darf man auch ein bisschen tiefer ins Glas schauen. Ja, aber ich bin nicht betrunken. Das heißt... Ein bisschen spüre ich schon. Aber der Kobold, wissen Sie, das hat nichts damit zu tun. Ich verstehe schon. Ein Prost auf Ihren Geburtstagskobold. Jetzt einigen wir uns, Herr Eder. Jeder von uns hat einen Kobold. Sie haben einen grünen Kobold und ich einen gelben. Nein, der meine hat rote Haar. Gut, dann hat er meine blaue Haar. Sonst verwechseln wir's ja. Vorsicht, Ihr Glas. Ja, gerade noch. Lass doch die alten Späßpumuckl. Da schau her, kriegst die Hausschlüssel zum Verstecken. An deinem Geburtstag, da darfst du sie verstecken. Ist das nix? Und mein Kobold darf meine Hausschlüssel verstecken. Da, Mupuckl, hast du meine Schlüssel. Pumuckl heißt er. Und meiner heißt Mupuckl. Mupuckl, los, Schlüssel verstecken. Auf Befehl tut sowas kein Kobold. Und deswegen brauchen sie doch meine Schlüssel nicht unterwerfen. Das war nicht ich, sondern der Pumuckl. Also, wenn's hier jemand war, dann mein Mupuckl. Den Ihren, den gibt's doch gar nicht. Aber der meine... Aber jetzt hören Sie mal. Wenn's den Ihren gibt, dann gibt's auch meinen. Gleichberechtigung am Geburtstag, wenn ich bitten darf. Gell, Herr Eder? Ja. Mein Mupuckl mit den blauen Haaren wirft immer meine Hausschlüssel runter und Ihrer mit den roten Haaren wirft immer Ihren Schlüssel runter. Hab ich's nicht gesagt. Das waren Ihre Schlüssel. Mhm. Gut geworfen, Koboldchen. Und jetzt ist wieder meiner dran. Also mein Kobold darf jetzt mein Glas austrinken. Tu's nicht, Pumuckl. Ja, mein Glas ist ja schon leer. Hab ich das vielleicht austrunken? Nein, der Pumuckl. Nein, der Mupuckl. Also Sie bringen aber auch alles durcheinander, Herr Eder. Also mein Glas trinke ich vorsichtshalber selber leer. Gut, dann ist aber trotzdem jetzt wieder Ihr Kobold dran. Ah, da schau ja noch ein Glas kaputt. Zwar kein ganz neuer Einfall von Ihrem Pumuckl, aber ich ersetze auch das. Ich glaube, der folgt halt wirklich aufs Wort. Das hat er nämlich versprochen. Ja, und ob? Meiner zum Beispiel hebt mir jetzt die Schlüssel wieder auf, die er vorhin runtergeworfen hat. Hm, da können es lang warten. Wo der doch genauso beschwipst ist wie wir. Hören Sie nicht, wie der immer hickst? Ja, das höre ich sehr wohl. Sie müssen eben die Luft anhalten, Herr Eder. Also, Mupuckl, wo bleiben denn meine Schlüssel so lang? Na, also, das können Sie von einem Kobold nicht verlangen. Von meinem Kobold kann ich's. Bitte schön, Mupuckl, die Schlüssel. Dankeschön. Na, was habe ich gesagt? Also, das gibt's nicht. Die Schlüssel müssen Sie selber hergeschmissen haben. Ich? Dass ich nicht lache. Also jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Vielleicht gibt's wirklich zwei Kobold. Klar, und jetzt bringt Ihr Kobold Ihre Schlüssel. Das wär's das erste Mal. Also Pumuckl, bringst du mir jetzt die meinen auch? Aber selbstverständlich. Wie bitte? Das war aber jetzt wirklich seltsam. Allerdings, so gefolgt hat er noch nie. Nein, nicht die Schlüssel. Eine Stimme habe ich gehört. Also die Stimme? Da brauchen Sie doch nichts denken. Mein Kobold kann nämlich reden. Was Ihrer kann? Also was Ihrer kann, Das kann meiner auch. Ja, heute ist alles möglich. Richtig, an Geburtstagen ist alles möglich. Ja. Wenn ihr Kobold selbstverständlich sagen kann, dann redet eben meiner so. Selbstverständlich. Meiner kann nämlich nur Ü sagen. Aha. Ühü. Richtig. Also dann sprich mal, Mubuki. Nein, tu's nicht. Der Herr Gerstl fühlt sonst in Ohnmacht. Was, ich und in Ohnmacht? Nur weil mein blauhaariger Ü-Kobold spricht? Das glauben Sie doch selber nicht. Sprich, Kübild. Gebürtige Östin, schöner Tüg. Ich jeden Tüg, Gebürtstag mög. Jetzt haben wir die Bescherung. Habe ich nicht gesagt, dass er ohnmächtig wird? Hätt's mir doch gefolgt, Pumuckl. Der Mupuckl hat dort und der Pumuckl hat da gefolgt. Es war eine große, riesige Geburtstagsfolgerei. Jawohl, heute ist nicht nur ein Pumuckl, sondern auch noch ein Mupuckl auf die Welt gekommen. Okay, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt dreht sich plötzlich die Küche. Das habe ich gar nicht gemerkt, solange ich unsichtbar war. Mir wird so komisch. Fall mir nicht noch auch um, gell? Sag mir zuerst, dass du wirklich nur einer bist und nicht zwei. Ich bin zwei. Wenn es zwei sind, dann falle ich auch noch in Ohnmacht. Vier Geburtstage an einem Tag? Na, das ist einfach zu viel für einen alten Mann. Der Meister Eder ist nicht umgefallen. Und dem Pumuckl, der zu viel von dem Sekt erwischt hatte, ist es auch wieder besser geworden, als er wieder unsichtbar wurde. Und das wurde er auf der Stelle, weil der Herr Gerstl gleich aus seiner kleinen Ohnmacht erwachte. Ja, man vertragt einfach nichts mehr, wenn man älter wird. Wissen Sie, was ich gerade fantasiert habe? Ein Kobold hat die Ü-Sprache gesprochen. So wie wir als Kinder, wissen's? Ja, mein Gott, das kommt davon, wenn man an seinem Geburtstag Kinderspiele spielt. Kinderspiele? Ja, haben wir das vielleicht nicht getan? Nein, eigentlich nicht. Wir haben zwei Kobolde gehabt. Oder einen. Ah ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Gell? War sehr hübsch, Herr Eder, war ganz reizend. Hab selten so einen lustigen Geburtstagsvormittag erlebt. Aber jetzt muss ich heim, wissen Sie, meine Frau wartet mit dem Essen. Also, verbringen's den restlichen Tag noch schön, gell? Ja, Sie auch, Herr Gerstl, und vielen Dank für den Sex. Ja, bitte, nichts zu danken. Mir sind der Flaschen ganz schön her geworden. Ja. War wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Soll ich Sie nicht nach Haus bringen? Nein, aber ich bitte Sie. Ich bin anscheinend nur ein bisschen eingenickt vom Alkohol. Ja. Ich bin eben gar nichts mehr gewöhnt. Ja. Also, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Herr Eder. Wiedersehen. Mühpückel. Pümückel. Da schlaft er ja. Also, ich glaube, dass es doch bloß nur den einen gibt. Pumuckl. Du, jetzt sind wir wieder allein. Und ausschauen tut's. Zwei Gläser kaputt. Sägespäne auf dem Boden. Sägespäne, nicht schimpfen. Nein. Nicht schimpfen. Ich hab deinen Geburtstagswunsch, dass ich folgen soll. Mit meinem Geburtstagswunsch, dass du nicht schimpfen darfst, gemischt und ihr. Und dann ist das da rausgekommen dabei. Ja, ist rausgekommen. Hast du gut gemacht, Pumuckl. Und ich weiß jetzt auch, warum es nur einen Geburtstag im Jahr gibt. So? Ja. Warum? Weil zwei Geburtstage, das wäre sogar für Kobolde zu anstrengend. Ja, dann stimmt ja dein Lied nicht. Was für ein Lied? Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mag. Ja, so ist am Nachmittag, als der Pumuckl ausgeschlafen hatte, haben die beiden noch still vergnügt beim Restkuchen den Geburtstag weitergefeiert. Der Pumuckl war sehr froh, dass er nun auch einen Geburtstag hat. Und er wird ihn fortan immer am selben Tag wie der Meister Eder feiern.